Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1. Schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight knots in the complete defense. Brilliant stuff. Oh, it's got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des Wölfe Radios, herzlich willkommen auch heute, ja, in einer schweren Woche. Der VfL verliert. Das dritte Pflichtspiel in Folge ist aus dem Pokal raus gegen Bayern. Soweit nicht verwunderlich, aber wenn man sich dann die Leistung anschaut über weite Strecken des Spiels, da muss man sich doch ein bisschen die Augen reiben. In Köln unglücklich verloren. Da war es auch eher wenig und eher dürftig, zumindest was das Spielerische angeht. Und die Stimmung droht langsam zu kippen in Wolfsburg. Darüber rede ich auch mit Sven Vohberg. Er ist Geschäftsführer vom Sportinformationsdienst und gebürtiger Wolfsburger. Was er zu sagen hat zur Situation, dann gleich hier. Und natürlich geht es um das Spiel gegen die bärenstarken Hoffenheimer. Da ist zu Gast Rebecca Wilke. Sie ist TV-Journalistin und Sehbehindertenreporter bei der TSG. Kurze Arme, keine Kekse. Tja, was soll man sagen? Zwei Niederlagen innerhalb von 3 Tagen. Das macht keinen Spaß im Moment, was der VfL Wolfsburg anzubieten hat. Wenn die Niederlage in Köln unglücklich war, unberechtigter Elfmeter, aber auch auf der anderen Seite spielerisch keine Offenbarung, ganz wenige Chancen wieder nach vorne, über sowieso das, was man die ganze Saison und auch schon Teile der letzten Saison beobachten konnte, da scheint nicht viel besser geworden zu sein im Spiel nach vorne. Da fehlen mir auch mittlerweile die Ideen, wie das denn besser werden könnte, weil man hat verschiedene Systeme ausprobiert, man hat verschiedene Spieler dazugeholt, man hat Spieler abgegeben, die Mannschaft hat ein anderes Gesicht. Und trotzdem versteht man es nicht, ganz davon abgesehen, dass Trainer und Manager auch noch ausgetauscht wurden, versteht man es nicht, der Mannschaft eine Offensivphilosophie zu geben. Ich kann verstehen, wenn man sich dann tatsächlich dieses System überstülpt und sagt, wir machen ein schönes 3-5-2 oder 5-3-2 oder 5-3-1-1, je nachdem, wie man guckt und in welcher Spielsituation man sich befindet. Man versucht jedenfalls erstmal sicher zu stehen und sich das Spielgeschehen anzuschauen. In Köln war das zum Beispiel so, dass ja die Domstädter auch nicht besonders spielstark daherkamen, ein gutes, stabiles Umschaltspiel haben die und sind auch entsprechend mit Selbstbewusstsein ausgestattet in dieser Saison, weil es bei denen gut läuft, aber haben auch keine Bäume ausgerissen, muss man ganz klar sagen. Um da anzuknüpfen, wenn man sich dieses System gibt und sozusagen auf 0-0 spielt oder auf möglichst lange 0-0 spielt, dann muss es auch klappen und reichen, weil sonst steht man mit leeren Händen da und kann im entscheidenden Moment, egal ob wer da jetzt von der Ersatzbank sich nicht schnell genug umgezogen hat, man kommt einfach nicht ins Spiel zurück. Gegen die Bayern, ähnliches Bild, möchte ich mal sagen. Man versucht erstmal stabil zu stehen. Kann ich auch nachvollziehen. 5-0 gab es da das letzte Mal auf den Sack. Wenn man den Bayern die Räume gibt, nehmen die sich auseinander. Positiv ranzugehen, zu sagen, wir lassen uns erstmal keinen einschenken, das ist absolut verständlich. Und man muss ja auch sagen, so ein Spieler wie Lewandowski, der ja weitestgehend abgemeldet war über 90 Minuten, den muss man auch erstmal aus dem Spiel nehmen. Also insofern, von der Grundausrichtung kann man erstmal nichts gegen sagen. Darunter leidet das Offensivspiel, auch wieder in München, so gut wie gar nichts ging nach vorne, was man dann auch wissen muss, wenn man in dieser Formation spielt, ist, dass man die wenigen Chancen, die man dann bekommt, jetzt nicht direkt vorm Tor, sondern alleine schon im Spielaufbau oder tatsächlich dann im Spiel hinten raus, dass man die an den Mann bringen muss, um dann die entsprechende Sicherheit zu erhalten und nicht gleich wieder unter Druck zu geraten. So hatte man das Gefühl, 70% Ballbesitz, Bayern kontrolliert alles, jeder Ball, der hinten rausgespielt wurde, hatte eine Halbwertszeit von 3 Sekunden, dann war er wieder da, nämlich in Form eines bayerischen Gegenspielers. Und das ist natürlich so, dass dann fast zwangsweise das Tor fallen muss. Jetzt natürlich durch so eine abgefälschte Scheiße, da steckst du auch nicht drin. Gustavo hält da halbherzig den Fuß rein und wird abgefälscht. Und eigentlich der gute Castells, ein Torhüterproblem haben wir zum Glück irgendwie nicht, der gute Castells ist dann chancenlos. Ja. Das nervt und das ist total doof, dass dann so ein Spiel auch durch so ein Tor entschieden wird. Denn, und da kommen wir wieder dazu, wenn man so spät erst anfängt, ein bisschen, das Herz in beide Hände oder die Eier aus der Hose zu holen, je nachdem, wie man da gucken möchte, und so spät erst anfängt, den Weg oder die Flucht nach vorne anzutreten und dann man sieht, dass da Möglichkeiten dabei waren. Ich habe mit einigen Bayern-Fans heute Morgen auch noch gesprochen, das Spiel dann sozusagen Paroli laufen lassen, wie Horst Rubisch sagen würde, und die meinten, Bayern war echt schlagbar. Wenn man natürlich da aber 70 oder 80 Minuten antritt mit einem, ja, ich sag mal so, ha, wir gucken erstmal und bloß nicht und man läuft irgendwie nur hinterher und die Grundaggressivität fehlt und so. Ich glaube, was gab es, ein oder zwei gelbe Karten, davon noch eine wegen Meckern oder was? Also das ist natürlich eine Frage, warum versucht man es nicht einfach dann tatsächlich auch mal so aggressiv gegenzuhalten, dass man ja dass zumindest das Gefühl hat, hier könnte was gehen oder dass die Mannschaft sich zumindest komplett reinhängt und nicht wie ein, ja, ein Kaninchen vor der Schlange nur abwartend agiert. Ich glaube, das ist auch das, was ganz, ganz vielen Fans sauer aufstößt, inklusive dessen, was dann hinterher analysiert worden ist, speziell nach dem Bayern-Spiel, wenn sich dann die Verantwortlichen hinstellen oder auch Teile der Mannschaft und sagen, ja, eigentlich haben wir eine stabile Leistung geboten und da kann man aufbauen und so weiter und so fort. Das ist, ja, ich weiß nicht, klingt ein Stück weit wie Hohn vielleicht für die Fans, Beteiligten, der soziale Blätterwald, hätte ich jetzt fast gesagt, die sozialen Medien, da rauscht es nicht erst seit diesem Spiel, aber nochmal verstärkt und dahingehend, ob so Begriffe wie Realitätsverlust da nicht angebracht sind, denn letztendlich hat man das Spiel verloren und ist aus dem Pokal ausgeschieden und in der Liga dichter an die Abstiegsplätze herangerückt, punktemäßig. Man ist ein Stück dichter am Abgrund und ich glaube, was noch nicht vermittelt worden ist, ist die Tatsache, haben das denn jetzt alle auch irgendwie verstanden, dass wir da jetzt volle Keller reinklotzen müssen, wenn wir überhaupt nur die Klasse halten wollen. Ich habe so das Gefühl, so ein bisschen, ja, wir haben stabil gestanden, haben aber verloren, ja, Pech, gucken wir mal, dass wir das nächste Mal irgendwie ein bisschen mehr rausholen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Weg sein kann oder dass das reicht. Klar, jetzt in Aktionismus zu verfallen, ich hatte zuerst den Gedanken, Valerian Ismael wäre auf diesem Weg, nämlich indem er sozusagen eine B11 gegen Bayern aufgeboten hat. Auf der anderen Seite natürlich mutig, man stellt vor allen Dingen die Jungen rein. Basur macht sein erstes Spiel ausgerechnet gegen Bayern. Ein Knoche ist da mal wieder drin, der lange keine Spielpraxis hatte, was man natürlich dann auch merkt letztendlich. Dann sehr, sehr ungewöhnlich vorne sowohl auf Gomez als auch auf Mali zu verzichten, als auch dann die Davi dann auch nicht zu bringen als Alternative, sondern ein Tepp auf einer sehr ungewohnten Position oder auch ein Majoral, der ja dann auch zur Halbzeit ausgewechselt ist. Das sind Aufstellungsprobleme, möchte ich jetzt mal sagen. Für einen Fehler will ich jetzt auch nicht sprechen, weil die Jungs haben ja auch irgendwie mal eine Chance verdient und vielleicht hätte es ja auch funktionieren können, wenn man sich daran gehalten hätte oder man versucht hätte, zumindest mal die wenigen Möglichkeiten, die man hat, zum schnellen Umschalten zu nutzen. Da ist ja ein Tab und da ist ein Majoral vom Engagement her ja auch vielleicht gar nicht so verkehrt, aber man hat es dann auch sehr deutlich gesehen. Nicht nur, dass die beiden die entsprechenden Wege nicht gemacht haben, die sie machen hätten müssen. Es war auch immer eine Riesenlücke zwischen Mittelfeld und Angriff zu erkennen. Das heißt, die Abwehrspieler bei Bayern, insbesondere Hummels und Martinez, hatten nahezu gar keine Probleme mit den beiden Sturmspitzen und es wurde dann auch folgerichtig umgestellt, diesmal sogar zur Halbzeit. Was aber auch sehr, sehr deutlich wird, ist, ja, dass Ablehnungsverhalten bzw. die harsche Kritik von Seiten der Fans, die immer mehr zunimmt, verständlicherweise zunimmt. Keiner ist zufrieden mit der Situation. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Mannschaft und Trainergespann damit zufrieden sind, jedes Mal jedes Spiel irgendwie 1-0 oder 1-2 oder so zu verlieren. Ganz davon abgesehen, dass man ja als Profisportler sowieso wahrscheinlich lieber gewinnt. Es ist natürlich trotzdem so, dass die Ergebnisse nicht da sind, dass man von Seiten der Fans viele Punkte ausmacht, die nicht rundlaufen. Spieler werden nicht so eingesetzt oder in der Häufigkeit oder auch überhaupt eingesetzt, obwohl sie schon längst gesagt haben, eigentlich wären sie lieber woanders. Das ist ja so eine Dauerdiskussion, insbesondere um Luis Gustavo und Ricardo Rodriguez. Das sind so Geschichten wie, kann Valerian Ismael Bundesliga oder nicht? Also so Standard- und Grundsatzfragen, die wir eigentlich schon gedacht haben, dass wir sie im Herbst mehr oder weniger oder zumindest nach den Siegen zum Ende der Rückrunde hinter uns gelassen haben. Aber die ploppen jetzt natürlich auf, wenn solche Geschichten passieren, wie in München, wie gegen Augsburg, wie gegen Köln. Wie gesagt, das sind drei Pflichtspiele, die jetzt verloren gegangen sind in Serie und das trägt natürlich nicht zur Ruhe im Umfeld bei. Und ich bin jetzt auch weit davon entfernt, in die eine oder andere Richtung da jetzt Konsequenzen zu fordern. Aber ich sehe natürlich auch, was los ist und ich sehe auch, was viele Fans sich da von der Seele schreiben und das ist nicht der übliche, wir haben Hoffenheim knapp verloren und sind ausgeschieden, Frust, sondern das geht sehr, sehr, sehr tiefer. Und ich habe schon ganz, ganz große Befürchtungen, was sich dann ja entwickeln könnte beim nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim, das so, so, so wichtig ist. Und ich hoffe auch darauf, dass es keine Auswirkungen hat, beziehungsweise, dass wir nicht diese Szenen erleben, die wir schon vom letzten Heimspiel her kennen, gegen Augsburg, wo da Mitte der ersten Halbzeit schon gepfiffen worden ist. Das wäre alles andere als produktiv und konstruktiv und ich glaube, es würde der Mannschaft auch nicht weiterhelfen. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, es muss jetzt auch tatsächlich was passieren. Ist immer so eine Lehrformel, ja, es muss irgendwie was passieren, aber nichts weniger als das ist es. Nämlich zumindest, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft hat alles reingeworfen. Ich hatte einen ganz interessanten Dialog auch im Wolfsblog hier diese Woche, nämlich darum, ob ich das Gefühl gehabt hätte, so schrieb mir ein User, dass die Mannschaft gegen Augsburg tatsächlich alles rausgeholt hätte. Denn, so sei man der Meinung, oder so wurde die Meinung formuliert, wenn man das Gefühl hätte, die Mannschaft hätte alles rausgeholt, dann hätte man auch knapp mal verlieren können. Aber da die Mannschaft nicht alles rausgeholt hätte, sei man jetzt auch entsprechend sauer. Kann ich nachvollziehen? Muss man auch drüber reden. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft sich da irgendwie hat hängen lassen, sondern man hat irgendwie die Mittel nicht gehabt. Augsburg hat das geschickt gemacht und entsprechend verteidigt. Ganz davon abgesehen, dass ich jetzt gar nicht so viel über Augsburg reden möchte. Aber ja, dieser Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft muss von der Mannschaft ausgehen, nämlich mit einem mitreißenden Fight. Und mittlerweile hat man in Wolfsburg, glaube ich, ein sehr, sehr feines Gespür dafür, ob das der Fall ist oder nicht. Beziehungsweise, wenn man das Gefühl hat, die Mannschaft tut es nicht, dass dann natürlich die Stimmung auch massiv skippt, auch wenn das kontraproduktiv ist, dann wiederum auf die Leistung der Truppe. Das muss jedem bewusst sein. Aber natürlich ist die Mannschaft auch massivst in der Bringschuld. Und ich glaube, sie will das auch annehmen. Es fehlen nur mitunter die Mittel. Weil jetzt, dass man, wie er sagt, die Mannschaft spielt gegen Trainer, Manager, will nicht da sein oder sonst irgendwas, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und in vielen Fällen, glaube ich, fehlt es einfach daran, dass man jetzt im richtigen Moment die richtige Entscheidung trifft, letztendlich auch mal ein bisschen Glück hat. Ja, also so Dinger, die da nicht reingegangen sind in Köln oder auch gegen Bayern. Ich meine, man gucke sich Yunus Malli an. Ja, ich bin fest davon überzeugt, die beiden Dinger, die er da hatte gegen Bayern, die hätte er in Mainz gemacht. In Wolfsburg macht er sie nicht. Weiß man nicht, woran das liegt, aber es ist schon augenfällig, dass Spieler, die woanders gut funktioniert haben, bei uns mindestens eine sehr, sehr lange Anlaufzeit brauchen. Das galt übrigens auch für, wer es auch mal gerne verdrängt, übrigens auch für Ivan Perisic und Kevin De Bruyne, wenn ich mich da richtig entsinne. Auf jeden Fall müssen wir damit irgendwie umgehen lernen. Das ist aber alles frustrierend, weil wir gerade in der jetzigen Situation auf schnelle Ergebnisse angewiesen sind. Und weil es ganz interessant ist, wie unterschiedlich die momentane Situation bewertet wird, habe ich da sozusagen die Wölfe-Radio-Frage der Woche draus gemacht. Ich wollte nämlich wissen, dritte Niederlage in Folge, trotzdem spricht der Trainer nach Köln und München von Anführungsstrichen unten stabilen Leistungen, auf denen man aufbauen kann, Anführungsstriche oben. Wie sehen das die Fans? Und viele von euch haben mir wieder geschrieben, was das Thema angeht. Und User Frank hat mir auch geschrieben, er sagt, wie ich das sehe, mal ganz ehrlich, Ismael ist nicht der Trainer, den wir brauchen. Du kannst auch keinen Porsche mit einem Opel-Motor ausstatten und erwarten, dass er die entsprechende Leistung bringt. Nicht anders ist es bei uns. Wir haben eine Mannschaft mit sehr viel Qualität und die Jungs spielen teils auf Positionen, die sie nicht beherrschen. Ein Top-Team braucht auch einen entsprechenden Trainer und den haben wir mit Herrn Ismael ganz und gar nicht. User Johnny schreibt mir unter anderem, wir haben jetzt mit Köln und Bayern zwei mehr oder weniger unglückliche Niederlagen einstecken müssen. Wir als Fans müssen jetzt Sonntag einmal mehr zeigen, dass wir hinter unseren Jungs stehen und das mit lautstarkem Support. Und bei User Oliver, da kommt so ein bisschen der ganze Frust raus. Er sagt, das war eine Zumutung in München. Erst mit der Einwechslung von Didavi wurde angefangen, Fußball zu spielen, leider zu spät. Bayern in Topform, die hätten uns kalt gemacht und insgesamt 15 Stunden Zug gefahren für so einen Kick. Na danke. Soweit die Zuschriften zur Wölfe-Radio-Frage der Woche. Vielen Dank fürs Mitmachen. Nächste Woche gibt es bestimmt wieder eine. Und ja, die Situation beim VfL Wolfsburg insbesondere möchte ich auch gerne besprechen weiterhin mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und das ist bei mir am Telefon jetzt Sven Froberg. Er ist Geschäftsführer des Sportinformationsdienstes SED und ja, gebürtiger Wolfsburger. Hallo Sven. Hallo Lenny. Erste Frage natürlich zum Pokal aus gegen die Bayern. Wie hast du das Spiel denn gesehen? Also erstmal habe ich sehr entspannt gesehen, vom heimischen Sofa aus, nicht im Büro, wo ich üblicherweise abends die Fußballspiele verfolge. Was soll ich sagen zu dem Spiel? Ich finde, die Mannschaft ist nicht so aufgetreten, wie ich mir das ehrlich gesagt gewünscht hätte. Ich finde, Das hat ja auch Ismail danach gesagt, man darf natürlich den Bayern nicht ins offene Messer laufen, man musste eben geduldig spielen und man hat ja auch zum Schluss gesehen in den letzten 10 Minuten, dass man eben auch eine Torgefahr entwickeln konnte und dem Ausgleich relativ nah war, aber was mir grundsätzlich einfach gefehlt hat, war wirklich über weite Strecken des Spiels diesen absoluten Biss, die wirkliche Leidenschaft und ich habe einfach auch, finde ich, viele, viele kleine Fehler im Aufbauspiel, diesen zweiten Pass gesehen, echt so ein paar Schludrigkeiten, mal war es Gerhard, Gustavo, viele kleine Fehlpässe und mir hat einfach die Einstellung gefehlt, die ich ehrlich gesagt erwartet hätte. Nochmal, keine grottenschlechte Leistung, man hat ja in München auch schon durchaus höher verloren, aber für mich war es auch nicht die Haltung, die ich ehrlich gesagt mir, und ich denke, da spreche ich wahrscheinlich auch im Namen vieler Fans, wirklich erwartet hätte. Also diese bedingungslose Leidenschaft, dieses wirkliche Gewinnen wollen und was reißen wollen, das hat mir ehrlich gesagt gefehlt. Hast du denn zum Beispiel eine Weiterentwicklung oder Unterschiede gesehen, zum Beispiel zum Spiel in Köln? Naja, erstmal war ich überrascht über die wirklich Vielzahl der personellen Veränderungen. Ich hätte schon erwartet, dass man doch mit, ich sag mal Anführungszeichen, der Kölner Elf in München antritt. Ich habe nicht verstanden, warum jetzt die Entscheidung auch gefallen ist, Mario Gomez zum Beispiel nicht von Anfang an zu bringen. Das hätte aus meiner Sicht auch nochmal durchaus was bewirken können, bei aller Wertschätzung für Majoral, der wirklich ein toller, talentierter Stürmer ist. Aber ich meine, gerade gegen die Bayern hätte meiner Meinung nach die Erfahrung Mario Gomez durchaus gut getan. Das habe ich nicht verstanden. Also die Vielzahl der Änderungen hat mich ein bisschen überrascht. Aber nein, wir beide sind jetzt nicht jeden Tag beim Training. So, von daher wird es gute Gründe geben. Es wäre vermessen, jetzt zu sagen, dass es falsch war. Aber ich war ehrlich gesagt schon sehr überrascht. Habe deswegen ehrlich gesagt keine wirkliche Weiterentwicklung gesehen, weil es halt auch eine Mannschaft war, die eben auf so vielen Positionen verändert wurde, dass ich schon das Gefühl hatte, wir schonen uns für Hoffenheim. Das war eher mein Eindruck. So, und jetzt du als alter Sportreporter Hase, sagen wir es mal so. Da stellt sich dann die sportliche Führung und der Trainer stellen sich hinterher hin und sagen, es war eine stabile Leistung, darauf können wir aufbauen. Da stellt sich natürlich für viele Fans die Frage oder für viele Fans klingt das so ein bisschen wie Hohn in den Ohren, wenn man dann tatsächlich auch sieht, wie die Mannschaft aufgetreten ist und letztendlich auch die Ergebnisse erzielt hat. Erklär doch mal, wieso machen sportlich Verantwortliche das in so einer Situation? Also erstmal ist es so, nochmal, wir sind oder die Wölfe sind in München jetzt nicht komplett untergegangen. Das hätte man ja auch befürchten dürfen nach, ich sag mal, den Leistungen der letzten Wochen, weil es ist nun mal eine Verunsicherung in der Mannschaft. Das heißt also, du bist da nicht abgeschlachtet worden, sondern hattest sogar noch kurz vor Schluss die Chance zum Ausgleich und hast hinten raus durchaus nochmal zugelegt, was ja auch Hoffnung macht. Insofern finde ich, ist es schon mal grundsätzlich die nachvollziehbare Haltung zu sagen, wir stellen uns logischerweise in der jetzigen Phase, wo es jetzt wirklich ums Eingemachte geht, oder ans Eingemachte geht, natürlich schützend hinter die Mannschaft und nageln nicht zusammen. Das muss ich sagen, überrascht mich nicht so besonders. Ich glaube, es wäre falsch, tatsächlich jetzt in dieser Phase, in so einer englischen Woche, mit Hoffenheim und Dortmund vor der Brust kritische Töne anzustimmen und zu sagen, wir müssen die Mannschaft jetzt nochmal wachrütteln, wir müssen die mal richtig ordentlich an die Wand nageln. Ich glaube, dass die Haltung in der Kommunikation nach außen richtig war, zu sagen, wir nehmen eher das Positive aus dem Spiel. Ich glaube, das ist die richtige Haltung. Die Wahrheit aber für mich ist, und das scheint einige Fans genauso zu sehen, dass ich finde, dass es keine Weiterentwicklung war, wie schon angesprochen, aber ich denke, die Haltung der Offiziellen, Trainer, Sportdirektor ist so durchaus nachvollziehbar und handelsüblich. Was glaubst du, warum kriegt der VfL die Kurve nicht? Den Trainer weg mit Dieter Hecking schon vor längerer Zeit, der Manager dann weg, neue Spieler sind da, Mannschaft ist ausgetauscht worden zum Teil. Spieler wie Younes Malli kommen von Mainz, die haben da überragend gespielt. Bei uns offensichtlich braucht das noch Zeit. Oder wie würdest du das bewerten, dass da der VfL die Kurve nicht kriegt? Also es scheint ja so zu sein, dass das in der Tat so eine Kopfsache ist und eine Haltung ist. Ich meine, diese Mannschaft ist ja eigentlich eine, mit der man eben andere Ansprüche hatte und die ja spielerisch mit Sicherheit ein absolutes Potenzial hat oder haben sollte und das nicht abruft. In der Phase, in der sie jetzt aber ist, nämlich im Abstiegskampf angekommen, muss sie andere Eigenschaften haben, muss sie als Team funktionieren und muss sie, man denkt immer jetzt so ein bisschen an die zeitlos, ich zumindest, wenn du jetzt nach Wolfsburg fährst und hast einen Stefan Schnurr und einen Franz da hinten drin stehen, ja, dann weißt du, oh, heute ist Abschiedskampf, ja, da würden erstmal 3 weggehauen, aber schon bei der Platzbegehung, ja. Also vor 15 Uhr gibt es schon den ersten Zweikampf. Will damit sagen, die Frage ist doch, ob das jetzt eine Mannschaft ist, die eben die Haltung und die richtige Einstellung hat und für den Abschiedskampf gewappnet ist, also beziehungsweise die Krise kann, ja, und versteht, in solchen Momenten umzugehen, denn wir haben ja immer noch 5, 6 Spieler aus den guten Zeiten, die sind ja noch nicht so lange her, also vor einem Jahr etwa, haben eben Rodriguez, Gustavo, Vierinha und der ein oder andere eben letztlich technisch das abrufen können und haben eben waren Bayern-Verfolger. Und die Frage ist doch einfach, ist das jetzt die Mannschaft, die du in dieser Situation eben wirklich brauchst und die die Eigenschaft hat, im Abschiedskampf zu bestehen? Und das ist das, was mir ehrlich gesagt natürlich Sorgen macht und wo ich die Hoffnung habe, dass sie das kann und dass sie den Kampf und den Fight annimmt, weil das sind jetzt die Tugenden, die gefragt sind und eben nicht spielerische Brillanz, ja, sondern einfach schmutzig. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das Dilemma, in dem man steckt, dass man jetzt die Frage stellt und das stellen sich die Fans, hat die Mannschaft jetzt in der Phase die Typen, die sie braucht, um im Abschiedskampf, und der hat begonnen, zu bestehen und das Schlimmste zu verhindern. Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, du bist selber Wolfsburger, bist ja geboren. Was macht das mit dir? Wie sehr beschäftigt sich das Thema gerade mit dem VfL? Und ärgert dich das dann auch manchmal? Ärgern ist vielleicht zu viel gesagt. Ja, ich sympathisiere natürlich als Wolfsburger mit dem VfL, das ist klar. Weil wenn du die Möglichkeit hattest, ebenso wie ich als Reporter in den frühen 90er Jahren auch die Aufstiege live mitzuerleben, 92 in die zweite Liga, dann die Bundesliga-Aufstiege eben als Journalist und dann eben in deiner Heimat mit vielen Freunden und Verwandten und Bekannten, dann ist es natürlich so, dass das verbindet und dann, sagen wir mal so, dann fiebert man schon mit Ärger. Ich weiß nicht. Es ist einfach so, dass sowas passieren kann. Es kann halt einfach sein, dass es dann einfach in der Mannschaft im Gefüge, wie man sagt, einfach nicht stimmt. Du siehst ja jetzt auch an Draxler, wie wohl er sich plötzlich in Paris fühlt, ja, und spielt da auch wie ein junger Gott. Und es hat halt einfach in Wolfsburg nicht gepasst, warum auch immer, ja. Kruse, der jetzt auch in Bremen plötzlich offensichtlich in der Lage ist, gute Leistung abzurufen. Das ist einfach so eine Abwärtsspirale, die jetzt eingetreten ist, trotz, wie man sagen kann, ja auch guter Leute in der Geschäftsführung, Klaus Allofs, wir sehen, was Dieter Hecking für ein großartiger Trainer ist oder jetzt auch gerade in Mönchengladbach ist. Es ist einfach ein Trend eingesetzt, der manchmal einfach ja nicht vorhersehbar ist und wo es scheinbar einfach in der Mannschaft dann nicht stimmt und dann eben auch vielleicht die Spieler, auf die man setzt, nicht die Haltung haben und nicht die Einstellung an den Tag legen, die man halt zwingend braucht. So. Und dass mich das ärgert, wäre vielleicht falsch. Das ist nun mal so. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, weil jetzt geht es wirklich in den nächsten Wochen für den VfL echt um alles. Ja? Das Schlimmste muss verhindert werden. Und dem müssen sich jetzt alle unterordnen. Ja, das sehe ich auch so. Kommen wir zu dir mal persönlich. Was macht der Sven Froberg eigentlich so einen lieben langen Tag beim Sportinformationsdienst? Naja, also erstmal muss er schauen, dass die knapp, ja, weiß ich gar nicht, so 300 bis 350 Kunden zufrieden sind. Kunden, das sind ARD, ZDF, RTL, aber das ist auch der Donaukurier und das sind Tageszeitungen, Radiosender, die wir mit Inhalten versorgen, mit unseren Texten, mit unseren Videos, dass die zufrieden sind. Das ist erstmal das Wichtigste. Das heißt, ich muss wahnsinnig viel mit Kunden sprechen, verhandeln und halt schauen, weil ich auch nebenbei Chefredakteur bin, dass wir die richtigen Inhalte ausliefern, dass unsere Meldungen und der SED, Sportinformationsdienst, seit 70 Jahren oder mehr als 70 Jahren in Deutschland am Markt schon eine Institution, dass wir eben richtige Meldungen an den Mann bringen. Und von daher ist das schon ein ziemlich komplexer Tag. Das heißt, ich bin im Prinzip von morgens um 9 bis abends um auch mindestens 9 in der Redaktion oder treffe Kunden, führe Gespräche und versuche einfach rauszubekommen, welche Inhalte gefragt sind und was man von einer Sportnachrichtenagentur in Zeiten von Social Media, die nicht einfach sind, wo einfach viele Menschen viele, viele Meldungen und Mitteilungen einfach mal so raushauen, von einer seriösen Nachrichtenagentur für uns erwartet. Und es macht großen Spaß und es hat mit Sport zu tun und mit Fußball. Und von daher ist es schon ein toller Job, nachdem ich ja viele Jahre bei den Fernsehsendern war, ist das eigentlich nochmal eine tolle Weiterentwicklung. Ich lerne wahnsinnig viel und habe großen Spaß, hier mit knapp 60 Kollegen jeden Tag quasi rund um die Uhr Sportnachrichten zu produzieren. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Das ist ja sicherlich durch die ganzen Online-Geschichten total schwierig geworden. Da ist ja Schnelligkeit Trumpf. Da ist die Meldung gerade raus. Da lief das schon über Twitter, wahrscheinlich schon irgendwie vorher. Das hat ja wahrscheinlich Auswirkungen auf eure Arbeit. Wie ist das? Wie würdest du das beschreiben? Also früher war es wirklich so, dass man gesagt hat, ich habe eine Nachricht, ich rufe mal beim SED an. Der war früher in Neuss und die Telefonnummer kennt heute fast noch jeder Journalist in Deutschland. hat man einfach angerufen, 02131 1300, hallo, hier ist der SED. Ja, wir entlassen morgen ein Hacking, wir wollten Ihnen das nur sagen, das können Sie mal melden. Diese Zeiten sind vorbei. Heute sagst du dann, hör mal, wie sieht es denn aus, habt ihr schon eine Meldung? Und dann sagen die, ja, guck doch mal bitte bei unserem Twitter-Kanal, da siehst du es dann. Und dann kannst du den Twitter-Kanal oder den Tweet letztlich übernehmen und das ist unsere Nachrichtenquelle. Natürlich ist das eine wahnsinnige Herausforderung für meine Kollegen geworden. Manche sagen, du, wenn ich mal kurz auf Toilette gehe und komme zurück, habe ich schon wieder 150 verpasst. Das ist eine wahnsinnige Anforderung an Sportjournalisten, weil unsere Quellen tatsächlich andere sind und weil wir dann halt froh sind, wenn wir nochmal schnell über WhatsApp oder über andere Kanäle Twitter-Meldungen verifizieren können, also nochmal prüfen können, stimmt das, was der da gesagt hat oder was er da gerade gezwitschert hat und dann entsteht daraus eine Meldung. Puh, also es hat sich im Grunde genommen viel bis nahezu alles verändert für den Journalisten, für den Sportjournalisten und ist eine wahnsinnige Anforderung geworden. Das Zeitfenster für Sportler wird ja immer kleiner, ne? Sponsorentermine, der Verein hat Bedürfnisse, die Vereine sind Unternehmen geworden und das ist für eine Sportnachrichtenagentur eine wahnsinnige Herausforderung, da wirklich auch exklusive Inhalte zu bekommen. Trotz allem stellen wir uns alle, wie alle Journalisten, dieser Herausforderung und versuchen das so gut wie möglich zu meistern, aber puh, das Spielfeld hat sich verändert. Ne? Früher, mein alter Kumpel Fritz von Turn und Taxi sagt immer, oh, früher gab es ARD, ZDF und den SED. Naja, und heute gibt es irgendwie gefühlt 30 bis 50 Medienvertreter bei einem Termin und alle wollen irgendwie Exklusivitäten haben. Das ist eine große Anstrengung, eine Herausforderung, aber ich spüre hier, wenn ich jetzt gerade aus meinem Büro rüber gucke in den Großraum, wo die SED-Redaktion fleißig Nachrichten produziert, das macht hier einen immer noch großen Spaß. Und ja, alle bemühen sich letztlich, und das ist unsere Aufgabe, Nachrichten und Inhalte gut zu recherchieren, also auch den Social-Media-Tweets nicht blind auf den Line zu gehen, sondern nochmal nachzurecherchieren. Und insofern ja, hat sich viel verändert, aber der Spaß und die Leidenschaft ist immer noch so, ich glaube, bei jedem Einzelnen hier und bei mir auch, wie vor ja, 20 oder 30 Jahren. Daran wird sich nichts ändern. Wir lieben das einfach, was wir tun. Wir halten fest, früher gab es ARD, ZDF, den SED und jetzt gibt es auch das Wölferadio. Gott sei Dank. Okay, lass noch mal sportlich werden zum Schluss. Der VfL Wolfsburg, schwere Krise. Wie kommt er da raus? Kannst du das in wenigen Worten mal sagen? Was muss jetzt passieren, dass der VfL die Kurve kriegt? Ich versuche ja auch relativ viel mitzubekommen. Ich lebe ja auch in der Nähe von Wolfsburg, im schönen Vorort Ehmen. Das heißt, ich bin ein Pendler, arbeite in Köln, aber lebe in Wolfsburg, was mir wirklich große Freude bereitet, weil ich den Standort wirklich toll finde und die Menschen. Dadurch kriege ich natürlich viel mit. Wie kriegt man die Kurve und was erzählen mir dann die Fans oder Freunde und Bekannten, wenn ich mit ihnen spreche? Ich glaube, was jetzt nur noch hilft, ist im Grunde genommen, die Spieler zu identifizieren in einem wirklich tollen Kader mit richtig tollen Fußballern, die bereit sind, jetzt in den verbleibenden Spielen die Leidenschaft und die Situation anzunehmen, die auch in der Lage sind zu bestehen, ohne Schönspielerei, ohne Schnörkel, sondern wirklich mit harter Arbeit, ja, in den Zweikämpfen, in jeder Spielsituation wirklich das Maximum rauszuholen und wirklich alles daran setzen und den Wolfsburger Fans das Gefühl geben, dass sie die Klasse halten wollen und nicht irgendwo im Hintergrund schon überlegen, ja, wo spiele ich denn im August, ja. Also ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Da muss Valerian Ismail mit seinem Trainerteam jetzt genau hinschauen. Und ich bin absolut überzeugt davon. Ich hoffe, dass das nicht so rübergekommen ist, auch wenn ich Sorge habe, dass sie es schaffen werden. Aber jetzt geht es wirklich darum, wie ich schon sagte, die Jungs rauszupicken, die das auch schaffen, die das bestehen können, die den Kampf annehmen, ja, und die auch bereit sind, wirklich nochmal, da gibt es, glaube ich, den Claim, ne, die Extra Mile zu gehen, ja, damit das nicht nur ein Spruch ist in der Mixzone oder im Kabinengang, sondern dieser Claim muss jetzt endlich gelebt werden. Und dann werden die das schaffen. Dann glaube ich, wird die Mannschaft in der Lage sein, weit vor dem 34. Spieltag, hoffe ich, den Klassenerhalt sicherzustellen, in Ruhe in die Planung gehen zu können für die neue Saison. Aber bis dahin ist jetzt richtig Arbeit, weil Hoffenheim und Dortmund, das ist keine Laufkundschaft, würde man sagen. Also, mein lieber Scholli, da musst du schon mal schauen, dass du da mit 3-4 Punkten irgendwie rausgehst, aber machbar. Insofern, du merkst, ja, ich fiebere auch dieses Spiel entgegen und hoffe jetzt echt auf eine leidenschaftliche Wölfe-Elf, die wirklich Bock hat und allen zeigt, dass sie wirklich bedingungslos die Klasse halten will und jetzt den Ernst der Lage erkannt hat. Also auf den Punkt gesagt, kein Abstieg. Auf gar keinen Fall. Niemals. Also, es muss dann mit dem Teufel zugehen. Darmstadt, Ingolstadt, wobei auch Ingolstadt natürlich jetzt ganz gut dabei ist. Also, die beiden musst du hinter dir lassen. Aber Hamburg hat einen Lauf, ja. Bremen, wissen wir alle, hat eine sehr, sehr leidenschaftliche Mannschaft, vor allem in den Heimspielen, sollte in der Lage sein, noch einige Punkte zu holen. Aber du musst es schaffen, drei Mannschaften hinter dir zu lassen. Und das ist natürlich absolut möglich, ja. Aber die sammeln da unten jetzt gerade alle fleißig ihre Pünktchen. Und insofern, das wird jetzt mal ein ganz schöner Ritt. Aber Klassenerhalt auf jeden Fall. Sagt Sven Froberg, und der Mann muss es wissen, der ist nämlich Geschäftsführer vom Sportinformationsdienst, SID, und gebürtiger Wolfsburger. Ich glaube, das hat man auch gehört. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank auch. Kurzpassspiel. Hakan Çalhanoğlu ist den Leverkusenern, seinem Verein, entgegengekommen und verzichtet jetzt aufgrund seiner Sperre 4 Monate auf sein Gehalt. Also ein Fußballspieler, der auf sein Gehalt verzichtet. Nicht zu verwechseln mit der Transferpolitik des HSV, die haben ja jahrelang für das Gehalt auf die Fußballer verzichtet. Chelsea-Kapitän John Terry hat jetzt für Schlagzeilen gesorgt aufgrund eines ungewöhnlichen Ernährungsplans. Er läuft jetzt morgens immer 7 Kilometer und haut danach sich 8 Pancakes mit Sahnejoghurt und Beeren rein. Ja, gibt's in der Bundesliga auch. 8 Pfannkuchen sich reinpfeifen und nur 7 Kilometer laufen, heißt bei Max Kruse Bundesligaspiel. Philipp Lahm beendet seine Karriere ja im Sommer. Riesengeschichte diese Woche. Und er wird auch nicht Sportdirektor bei Bayern München. Das hat sehr, sehr viele überrascht. Das galt irgendwie als ausgemachte Sache. Dann hieß es, der Philipp hätte da nicht so Lust drauf. Was er macht, ist noch nicht so ganz raus. Aber jetzt kommt raus, das war gar nicht so. Der Philipp hat einfach nicht die Einstellungskriterien bei Bayern München in der Vorstandsetage erfüllt. Ihm fehlte die nötige Vorstrafe. Kombinationsspiel. Und da geht es um eine der Überraschungsmannschaften in der laufenden Saison, nämlich die TSG 1899 Hoffenheim. Ja, nächster Gegner des VfL Wolfsburg. Und gut drauf. Und darüber weiß Rebecca Wilke zu berichten. Sie ist TV-Journalistin und Sehbehindertenreporterin bei der TSG. Hallo Rebecca. Ja, hallo Lara. Beginnen würde ich natürlich gerne mit dem Thema der Woche, was eigentlich gar nichts mit der TSG oder mit dem VfL zu tun hat, nämlich den Vorkommnissen in Dortmund und ja, den Vorkommnissen gegen die Leipziger Fans. Ihr in Hoffenheim habt ja mit der Dortmunder Fanszene auch schon so eure Erfahrungen gemacht. Jetzt scheint das Ganze aber so eine neue Dimension erreicht zu haben. Wie würdest du das Ganze denn bewerten, was da vergangene Woche beziehungsweise am Samstag vorgefallen ist? Ja, ich muss sagen, also ich bin schockiert. Ich finde... Ja, das kann man nicht genug verurteilen, so ein Verhalten, wie es da einige Dortmunder Fans, muss man ja sagen, sind ja nicht alle oder nicht die meisten, Gott sei Dank, aber einige von diesen Fans an den Tag legen. Genau, also in Hoffenheim haben wir natürlich auch schon Erfahrungen gemacht, auch gerade mit den Dortmunder Fans, diese Schmähgesänge, möchte ich jetzt nicht wiederholen, was das so inhaltlich war gegen Dietmar Hopp, waren auch sehr unschön, hat ja dann auch in Hoffenheim dann mal zu einer krassen Geschichte geführt. Die Hoffenheimer haben ja dann mal so eine Schallattacke auf die Dortmund Fans gemacht und hatten, da war irgendwie ein Beteiligter aus dem Verein, hatte unter dem Block, dann unter dem Auswärtsblock der Dortmund Fans so ein Gerät angebracht und mit einem sehr, sehr hohen Pfeifton, wo dann quasi die Dortmund-Fans drunter gelitten haben. Und das ging immer an, wenn sie eben diese Schmähgesänge gesungen haben. Und das führte dann quasi zu einem großen Eklat. Also so hat sich dann das kleine Hoffenheim mal gerecht, was natürlich auch nicht geht. Aber das, was jetzt passiert ist und dass natürlich da auch Kinder beteiligt sind, das ist schon, also das schlägt schon fast den Boden aus. Also ich weiß auch gar nicht, wie man auf sowas reagieren soll als Verein. Siehst du denn da vielleicht auch einen neuen Kulturkampf zwischen ja den Traditionsvereinen auf der einen Seite, sage ich mal, auf der anderen Seite den sogenannten ja Plastikclubs, wenn man so sagen möchte? Ist das so eine Nummer, wo du sagst, das ist von der Dimension her etwas, was uns die nächsten Jahre noch mehr blühen könnte? Ja, also das will ich natürlich nicht hoffen, dass man das immer in so einem Ausmaß sehen muss, aber natürlich ist das schon eine Entwicklung, die man so spürt, dass natürlich die eben die Vereine mit Tradition natürlich auf diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Retortenvereine natürlich losgehen. Wir in Hoffenheim, bei uns in Hoffenheim ist es natürlich auch so, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist, seit Rasenballsport Leipzig in der ersten Bundesliga ist, weil natürlich jetzt hat man ein neues Opfer gefunden. Und dann natürlich noch mit so einem großen Konzern auch, der dahinter steht, einem Weltkonzern, das ist natürlich dann doppelter, ja, sorgt für doppelten Boden quasi bei den Angriffen. Also von daher ist es ein bisschen ruhiger geworden, zumindest bei uns, was das angeht. Aber klar, die Schmähgesänge gibt es auch immer noch und ich glaube, das wird auch sich nicht ändern. Aber ich glaube auch, dass es in der Zukunft immer noch weitere Vereine geben wird, die vielleicht eben eine Werkself sind oder wo Konzerne dahinter stehen, um halt eben auch mitzuhalten gegen die internationalen Clubs. Dann lass uns mal über das Sportliche unterhalten. Und da läuft es ja sehr, sehr gut für die TSG in dieser Saison. Woran liegt es denn, dass es so gut läuft in dieser Saison? Ja, ich glaube, da kommt irgendwie so ein bisschen alles zusammen. Also ich glaube, die ganze Arbeit in dem Verein die letzten Jahre, das macht sich jetzt alles bezahlt. Aber natürlich spielt auch die Figur Julian Nagelsmann da eine ganz entscheidende Rolle. Also der wird ja wirklich gehypt in Hoffenheim, aber auch verehrt von anderen Clubs, von anderen Trainern, geschätzt. Kommt gut an, ist ein lustiger, sympathischer Typ, der immer einen flotten Spruch drauf hat. Keine Pressekonferenz ist langweilig mit ihm. Ist auch kein so ein Sprücheklopfer, sondern man merkt, dass der wirklich ein Konzept hat und das auch so durchzieht. Also auch die Sachen, die er sagt, so die taktischen Dinge und so, das ist sehr interessant. Ist jetzt vielleicht manchmal dann für einen TV-Sender oder so dann zu sehr im Detail, aber so als Fußballfan oder als Fußballinteressierter ist das schon echt sehr toll, was der Mann so tut. Und das schlägt sich wieder in der ganzen Stimmung bei den Spielern, die richtig Bock haben, die einfach Lust haben auf so ein Spiel. Das sieht man ja auch einfach auch an der Körperhaltung, wie Spieler so aufs Feld rauslaufen. Und also das ist schon echt klasse. Also ich hätte niemals gedacht, dass so ein junger Trainer zu sowas in der Lage ist. Also auch diesen Respekt so zu haben von den anderen Spielern, die ja zum Teil ja gleich alt sind oder die ja mal gegeneinander gespielt haben, wie zum Beispiel gegen Sandro Wagner. Ganz witzig eigentlich. Aber ja, ich finde es einfach schön, wie es im Moment läuft und es tut ja auch mal ganz gut, ja, dass es bei uns auch mal ganz gut läuft, nachdem wir auch ein paar Mal da nah am Abstieg hingen. Nagelsmann gilt ja momentan so als der Überflieger, auch große Titelstory gerade im Kicker zu lesen über ihn. Wie hat er sich denn entwickelt, wenn du das mal vergleichst zu dem, wie er angefangen hat? Ja, war ja eine schwierige Situation damals in Hoffenheim zur ja, jetzigen Situation. Welchen Weg hat er da auch genommen? Also ich glaube, als er das übernommen hat, da wusste er ja auch, dass das jetzt echt hart wird, diesen Verein jetzt nochmal aus dieser Krise rauszuholen. Und er hatte ihn am Anfang, war jetzt so mein persönlicher Eindruck einfach, den ich da nur schildern kann, war er für mich jetzt eher so ein bisschen der zurückhaltendere Typ und ja, sehr nachdenklich und genau gucken, wie das auszuloten ist. Und so in die neue Saison und dann auch mit den ersten Erfolgen ist so sein Selbstbewusstsein auch immer mehr gestiegen, war jetzt so. Ja, war so mein Eindruck. Und er ist dann noch ein bisschen lockerer geworden und hat das auch einfach nach außen hin mehr gezeigt. Und er hat sich auch, glaube ich, dann mit seinen Aufgaben weiterentwickelt. Aber er hatte auch, glaube ich, schon vorher einen guten Plan und ein gutes Konzept, sonst hätte er das nicht übernommen. So schätze ich ihn jetzt ein. Und er hat ja auch schon jahrelang Erfahrung und hat ja schon auch Trainererfahrung gesammelt gehabt. Also von daher, ja, also er hat da immer auch eine stetige Entwicklung mitgemacht jetzt in der Saison. Ohne abzuheben, muss man dazu sagen. Gegen Wolfsburg ist ja der beste Stürmer aller Zeiten in Deutschland sozusagen, weiterhin gesperrt. Sandro Wagner, wie wird das kompensiert? Wie sehr wird er fehlen? Ja gut, der war ja schon im Spiel gegen Mainz gesperrt und da haben es gleich vier gerichtet, beziehungsweise ein, zwei Jahren Doppelpack. Also Hoffenheim hat da wirklich das Glück, dass sie da auf wirklich gute Leute zurückgreifen können. Also gerade Marc Uth ist sehr gefährlich, ist ein ganz anderer Typ als der Wagner, eher so ein ganz schlanker, ganz agiler. Aber auch, glaube ich, der hat ein unfassbar geiles Tor gemacht gegen Mainz. Also hätte man so nie erwartet. Also ist immer für Tore gut. Dann Marco Terracino, der ja aus der Jugend von Hoffenheim kommt, dann in Bochum war und jetzt wieder zurückgekehrt ist, hat gleich auch mal eine Vorlage gemacht und ein Tor. Wurde also da auch für seinen, also Nagelsmann wurde da auch für den Einsatz von ihm sehr belohnt. Und jetzt muss ich mal gerade überlegen, wer da noch das andere Tor gemacht hat. Amiri war es diesmal nicht, ist aber auch für Tore gut. Also da haben wir schon einige. Der letzte ist mir gerade entfallen. Achso, das war Scholloy mit dem Doppelpack natürlich. Adam Scholloy. Gibt's ja auch noch. Also ich glaube, es wird nicht langweilig für euch. Ja gut, langweilig ist es die ganze Saison schon nicht für uns. Wie offensiv geht man denn in Hoffenheim mit dem ja offensichtlichen Ziel, ja, was man ja haben muss, wenn man so gut bisher dasteht, mit dem Ziel Europa um? Also Hoffenheim äußert sich natürlich gar nicht dazu, aber das kennen wir ja auch von den Vereinen. Man möchte sich da nicht so früh aus dem Fenster lehnen und jetzt ist natürlich Anfang der Rückrunde. Jetzt hatte man ja auch mal das erste Spiel verloren gegen Leipzig. Da hält sich natürlich die TSG geschlossen zurück und möchte das eigentlich nicht so richtig in den Mund legen. Aber natürlich liegt es natürlich nah, wenn man jetzt wirklich schon jetzt die Hälfte der Saison sich oben auf den Plätzen hält, dass da vielleicht am Ende doch echt mal was bei rumspringt. Momentan ja auf 5, gut punktgleich dann mit Borussia Dortmund, Frankfurt ja auch noch in Greifweite. Also ich denke schon, das könnte drin sein. Ob es dann am Ende sich dann so gut halten dann in der nächsten Saison und so weiter und so fort, das ist dann eine andere Frage, aber ich glaube, Europa League könnte drin sein. Und dann klar, wir werden ja dann im Sommer ja dann den Rudi und den Süle verlieren, an den FC Bayern leider. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger nächstes Jahr. Aber ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Fast komplett gegensätzlich ist dagegen die Entwicklung beim VfL Wolfsburg. Wie hast du das so wahrgenommen, was sich da in den letzten Wochen und Monaten so getan hat? Ja, schon, klar. Also ich meine auch, wer Fußball interessiert ist, hat natürlich auch zum Beispiel eine Kicker-Mannschaft oder eine Communio-Mannschaft. Und ich sag mal so, da bin ich schon auch immer Fan, mir die Wolfsburger zu holen, weil man immer sagt, ja, die Wolfsburger, die spielen immer vorne mit, das ist immer eine Bank und kauft sich dann den einen oder anderen Spieler und wurde dann diese Saison natürlich ein bisschen enttäuscht. Und ich finde das sehr erstaunlich. Ich stehe eigentlich immer so ein bisschen, wenn ich die Wolfsburger sehe, immer so ein bisschen schulterzuckend da und denke mir, was ist eigentlich mit denen los? Also so, die müssen doch eigentlich da vorne mit drin spielen, da ist doch die Qualität, da sind doch die Leute, woran liegt es denn? Und das sind natürlich Fragen, die ich mich frage und du dir wahrscheinlich auch, oder? Ja, und das Schlimme ist, man hat immer noch keine Antwort gefunden, so richtig da drauf. Jetzt sind Spiele zwischen Wolfsburg und Hoffenheim eigentlich immer recht torreich. Jetzt war das Hinspiel aber 0-0, dennoch mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Die Frage ist, was erwartet uns denn da jetzt für ein Spiel am Sonntag? Was meinst du denn? Ich glaube, der Vorteil der Wolfsburger ist also natürlich, dass sie zu Hause spielen und jetzt nicht in Hoffenheim, weil das würde Hoffenheim natürlich sehr in die Karten spielen, weil die im Moment sehr heimstark sind. Und dann hat Wolfsburg irgendwie so ein bisschen den Vorteil, dass sie zumindest versuchen nach außen die Krise erstmal wegzudrücken. Also so, ne, wir versuchen hier unseren Rhythmus zu finden und einfach weiter zu machen. Und aber wie es natürlich im Verein aussieht, kann man nicht so sagen. Also Hoffenheim wird auf jeden Fall mit einer breiten Brust kommen, das ist klar, und unglaublich offensiv an die ganze Geschichte rangehen. Aber ich glaube auch, dass Wolfsburg, wenn sie da konterstark sind, als auch der TSG schwer machen können. Also ich glaube, es wird eine enge Geschichte. Ich würde mich mal fast auf ein 2-3 für Hoffenheim festlegen. Naja, da höre ich so einen leichten Zweifel in der Stimme. Vielleicht aber auch ein Unentschieden. Ja, wäre leider immer noch zu wenig für uns. Das war Rebecca Wilke, TV-Journalistin und Sehbehindertenreporterin bei der TSG 1899 Hoffenheim. Und ich danke für das Gespräch. Ich danke auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Knapp 4 Wochen sind die beiden Eintracht Braunschweig-Fans erst verheiratet, da kommt's zum ersten Krach. Und die Braut ruft ganz verzweifelt bei ihrer Mutter an. Mama, wir hatten eben gerade unseren ersten Streit. Sagt die Mutter, ach Kindchen, gar nichts kommt in jeder guten Ehe vor. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wohin mit der Leiche. Um an den wie immer sehr, sehr hervorragenden und niveauvollen Witz anzuschließen, der VfL Wolfsburg ist noch lange nicht tot. Wir werden es jetzt sehen am Sonntag gegen Hoffenheim. Wir werden endlich mal was einfahren. Wir werden endlich mal das Glück haben, dass wir auch uns mit den Toren belohnen, die wir uns mühsamst rausgespielt haben. Soweit jedenfalls der Wunsch. Ich hoffe, es wird kein frommer sein. Eine Information habe ich noch zu Hashtag 20, der VfL-Fan-Doku, die ja gerade entsteht. Es fehlt nicht mehr viel, dann haben wir das Crowdfunding gepackt. Schaut nochmal rein bei 99funken.de/20. Da sind noch tolle Prämien abzugreifen und natürlich geht es jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim auch wieder mit der Sammelbüchse, mit der Sammeldose los. Schaut da mal genauer hin, guckt mal, ob ihr noch was geben könnt dafür, damit wir den Film zusammen bekommen und in den Film dann letztendlich auch realisieren können, den wir uns alle wünschen. Da sind wir ja auf einem sehr, sehr guten Wege. Auch dank euch schon mal ein riesen Dankeschön für das, was da bereits zusammengekommen ist. Und es tut sich einiges, da wird das natürlich auch wieder mal Thema sein in den nächsten Ausgaben des Wölferadios. Ich sage euch auch ein riesen Dankeschön fürs Zuhören, fürs Einschalten wieder mal. Und ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL.